nicht. Die Welt ist schlecht, die Welt ist grausam. Um dich zu schützen, ließ ich keinen Menschen zu dir. Und was tust du mir jetzt an? Verzeih, Meister, ich will nie mehr raus. Jetzt kannst du sehen, wie andere Menschen zu dir stehen. Nichts wird dir geschehen, bleibst du in deiner Zuflucht. Nein! Zurück in deine Zuflucht und niemals mehr nach draußen zu gehen. Bring sie hinein. Nicht ein Fest.